Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Hackbeat. Heute ist Donnerstag, der 7. Februar 2024. Bei mir im Südosten Berlins hat es geschneit, also bei einem Grad. Als ich aus der Tür raustrat, war leichter Puderzucker auf der Straße. Und ich habe mich auf den Frühling eingestellt. Ja. Der Bart ist ab. Genau. Ich war ein bisschen verwundert, dass ich reinkam. Dachte mir, oh, wer sitzt denn da? Ja. Ohne Bart. Ja. Genau. Und trotzdem habe ich es natürlich mit den Umständen hier in Berlin dann hier auch hierher geschafft. Man merkt dann, die Berliner, die dann drei Flocken Schnee sehen können, auf einmal spontan kein Auto mehr fahren. Das bilden sich um die späte Uhrzeit hier Staus und irgendwie zäh fließender Verkehr, wo man sich denkt, warum eigentlich? Aber ich habe es geschafft. Ich habe eine Sache aber nicht geschafft, muss ich ja gleich mal sagen. Ich wollte noch ein Sodawasser kaufen und bin extra zu Kaufland gefahren, weil ich der Meinung bin, dass die ein Vollsortimenter sind bei Fevertree und Thomas Henry. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, aber in dem Kaufland, wo ich gewesen bin, gab es kein Sodawasser. Ich habe dann extra den freundlichen Mitarbeiter, der da gerade die Regale befüllt hat, gefragt. Dann sagte er mir, war wohl gut geschult, sagte er, ja, die haben kein Sodawasser, weil sie natürlich auch stark, wie hieß das, hydrocarbonathaltiges Mineralwasser hier haben. Und das in Deutschland, sagte er, also gerade bei denen im Kaufland, sich Sodawasser nicht so gut verkauft, sondern die Leute dann eher lieber zu einem der Mineralwasser greifen, die da etwas mehr mit Hydrogencarbonat ausgestattet sind. Also ja, finde ich eigentlich unverständlich, weil wir haben ja schon eine Folge gemacht. Ich genau. Erinnere, ja. Kannst du vielleicht auch nochmal verlinken, unsere ja. Mineralwasserfolge. Und ich finde diese stark hydrogencarbonathaltige, überhaupt das Mineralische, das hat ja dann doch einen sehr intensiven Eigengeschmack und oft so einen salzigen Geschmack, genau. Was man eigentlich nicht trinken möchte, aber ich sehe schon, du hast auch was Besseres. Also du hast dich das staatlich Fachinger, das hatten wir, glaube ich, auch genau, in unseren. Genau, hatten wir auch. Und das war wirklich extrem mineralisch. Genau. Und dann hast du hier noch das Berliner Standardwasser. Ja. Spreequell Classic. Ja. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Genau. Ich habe die Folge verlinkt, das war unsere Folge Nummer 86, also zumindest mal die zweite das Wasserfolge. Die zweite Wasserfolge. Wir haben schon noch eine weitere Wasserfolge gemacht. Die erste Wasserfolge finde ich genau. Eigentlich sogar noch besser. Die Wasserfolge 10 war das, also die Ausgabe 10 verlinke ich auch. Da hatten wir auch über verschiedene. Ja, da haben wir vor allen Dingen dann auch noch die Mineralität des Wassers gemessen. Da genau, haben wir richtig Wissenschaft. Mikro Siemens haben wir gemessen, genau. Und das fand ich besonders gut. Deshalb finde die Folge 10 eigentlich aufschlussreicher. Warum haben wir das eigentlich dann später nicht mehr gemacht? Das ist eine gute Frage, weil ich habe sogar. Das Messgerät hattest du nicht. Nee, ich habe das Messgerät noch. Das, ja, aber du hattest das dann gerade nicht griffbereit. Das kann natürlich sein, ja. Das kann sein. Aber wie gesagt, ich habe das Messgerät da. Das heißt, wir haben ja noch ein bisschen, wir haben noch eine Wasserfolge offen, weil wir noch schwugeltes Wasser noch testen wollten. Ja, stimmt. Da steht noch der Kasten mit den verschiedenen Heilwassern, da könnten wir nochmal das Messgerät. Ja, das sollten wir nochmal machen. Das ist nämlich eigentlich eine gute Sache. Mhm. Aber jetzt sag doch mal, was wir heute auf dem Programm haben. Genau, mir wieder zwei Errungenschaften, zwei Premieren sogar von dem BCB 23. Zwei Produkte, zwei Produkte aus Deutschland. Ja, zwei Produktpremieren. So genau, zwei Produktpremieren sogar. Zwei Produkte aus Deutschland, zwei Produkte sogar von den wir schon hier im Podcast schon gesprochen oder getrunken haben. Ja, nicht diese Produkte, sondern verwandte. Genau, verwandte Produkte. Gleichen Hersteller. Gleichen Hersteller, genau. Und na, von den gleichen Herstellern sind dann zwei Hersteller. Genau, und die haben wir heute im Programm. Plus, gibt heute noch eine Weltpremiere sogar. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht zu einem zu einem Drink und den werde ich dir heute hier auch in der Folge live zubereiten. Ich habe Kannst gestern, du uns sagen, welcher es ist? Nee, noch nicht. Aber es sind die Bestandteile. Ich habe es hier schon in die Shownotes geschrieben. In die Shownotes geschrieben. Die Zutaten sind schon da. Ich glaube, vielleicht, da gibt es auch einen kleinen Twist drin, der ist vielleicht nicht ganz klassisch, sondern ich würde sagen, eine moderne Interpretation. Und ja, wir schauen mal, was wir da später nochmal uns zu Gemüte führen. Ja, mein Name bin ich wirklich sehr gespannt. Mhm. Twist. Twist, ja. Ja, gut. Gehen wir erstmal das erste Thema an, bevor wir das kompliziertere Thema angehen. Ja. Vor mir steht eine blaue Flasche. Wirklich eine sehr, sehr auffällige blaue Flasche, weil das ein sehr, sehr tiefes Blau ist, ein dunkles Blau, so ein royales Blau. Und na, es sieht ein bisschen aus, und ich glaube, das ist auch die Intention, wie so eine, ja, es ist Sonderbeleuchtung, also so eine, so ein Blaulicht von einem, Einsatzfahrzeug der Polizei. Genau, so sieht es aus. Wir reden hier ein Produkt aus Hamburg, ganz bekannt. Hamburg für seine Rums, logischerweise, und für seine Portweine auch in dem Fall. Ja. Und zwar haben wir wieder JJ's Manöver Schluck, ein Rum von ihm, diesmal als aus der Dominikanischen Republik, Venezuela und aus Porto. Ja, aber das ist ja schon eine Neuerung. Vorher hat er ja, wir haben ja schon zwei Getränke von ihm probiert. Richtig. Das eine war ein Gin. Nein, das beides war ein Rum. Das war beides ein Rum? Beides Rum. Die rote und die grüne Flasche. Die rote Stack, und die grüne Flasche. Die, ja. Die Backbord- und die Steuerbordflasche. Das waren beides Rums? Das waren beides Rums. Bist du sicher? Ich bin mir aber sowas von sicher. Ich bin nämlich noch, ich habe nämlich noch gut in Erinnerung, dass der erste, ich glaube, das war der rote, so ein sehr zitrusartigen Geschmack hatte, und das passt doch nicht zum Rum, kann ich mir gerade nicht. Da müssen wir nochmal nachschauen. So. Ich glaube, da musst du deinem Gehirn mal ein bisschen kramen. Ja. Ich kann mich auf jeden Fall an den grünen sehr gut erinnern. Weil der grüne war so ein bisschen weihnachtlicher. Nee, der war ein bisschen salziger. Da salziger? Genau, weil den hatte ich gerade noch letztens, ich habe den nachbestellt, logischerweise, weil er sehr lecker war. Und habe erst wieder letztens dran genippt. Und dementsprechend kann ich ihn auch wieder nach wie vor empfehlen. Also ich mag beide Sorten von ihm. Also ich finde, der macht machen die wirklich einen tollen, tollen Job. Und dementsprechend, also wie gesagt, ist ein Rumblend, das ist kein reiner Rum, also ist ein quasi sehr, sehr gute Blender, also Rumblender. Und Jens hat ein echt extrem gutes Händchen für ausgewogene Rums, die wirklich einfach zu trinken sind, die sehr viel Spaß machen. Und und jetzt haben sie halt das Portfolio erweitert. Und das dritte. Das dritte sozusagen. Steht auch drauf: Seglerspirituose mit Rum und Portwein und Flavor aus Hamburg. Das ist so der typische halt Manöverschluck. Das heißt, nach einem schönen Segelturn man das Boot in einen sicheren Hafen gebracht hat und sitzt dann auf dem Boot und gönnt sich dann nochmal ein Schlückchen. Das ist ja so unter Seglern fast schon Tradition, dass man das macht. Dementsprechend auch die Warnung, wir trinken heute Alkohol. Das ist vielleicht immer das Beste. Also so Traditionen sind auch natürlich auch häufig mit Alkohol in der Seglerei irgendwie mit verbunden. Und also früher waren ja auch die Seefahrer und die Segler haben ja dann quasi auch dann Rumrationen bekommen, wenn sie da gute Arbeit an Bord geleistet haben. Ja. Und für die Hobbysegler macht man das auch nochmal, dass man dann, wenn man angelegt hat, alles ist fest, alles ist sicher, dass man dann vielleicht nochmal einen kleinen Schluck was trinkt. Ja. Farbfehler heißt der übrigens. Nee, ist nicht der Farbfehler. Du siehst auf der Homepage, die ich verlinkt habe. Ja, darauf habe ich geklickt und dann erschien der Farbfehler. Das ist korrekt. Man kann nämlich gerade neue Farbfehler. Wenn man den Podcast hört, es gibt aktuell auf der Homepage die Rums etwas reduziert, weil der Farbton der Flasche nicht korrekt getroffen wurde. Ah. Der Inhalt ist der gleiche. Und dementsprechend kann man gerade mal noch ein paar Euro sparen. Das ist auch der Grund, warum ich gerade nachgekauft habe. Ach, das hast du verlinkt. Ja. Genau, und weil quasi die Flaschen, wie gesagt, eine leichte farbliche Veränderung haben. Ich habe es bei mir jetzt die AB-Probe sozusagen direkt zu Hause stehen. Dann sieht man es also ganz leicht. Aber wenn ich dir die Flasche so in die Hand gebe, würdest du nicht jetzt drauf gucken und sagen, oh mein Gott, die hat einen Farbfehler. Wenn du keinen Vergleich hast, dann siehst du das auch nicht. Mhm, sag ich mal. Das ist kein Farbfehler. Ach, das ist kein Farbfehler. Weil die Flasche ist quasi noch die zu uns. Perfekt aus. Die ist perfekt aus, ja. Hier steht es ja drauf, Seglerspirituose mit Rum und Portwein. Genau. Also es ist nicht nur Rum drin. Also genau, darum habe ich ja gesagt, es ist eine Seglerspirituose, es ist kein reiner Rum. Mhm. Also darfst du in Deutschland natürlich dann nicht so klassifizieren als reiner Rum. Hat trotzdem 40%. Mhm. Und genau. Willst du mal probieren? Gern. Alles andere waren auch Spirituosen, also auch keine reinen Rums. Richtig, genau, weil dem einen ist zum Beispiel Salz hinzugefügt worden. Ah, jetzt weiß ich auch, warum der eine so zitrusartig schmeckt, weil da Mandarinen dabei sind. Ganz genau. So, die Farbe, kannst du was dazu sagen? Und zum Geruch? Ah, die Farbe ist sehr, ja, das ist Amber, würde ich sagen. Ja. Wir haben ja jetzt gerade da in Polen diesen Ambré, der hat genau diese Farbe. Also es ist so ein bisschen, es ist ein ins rötlich gehende Braun. Mhm. Ah, das riecht wirklich sehr gut nach Rum. Und ja, auch so ein bisschen fruchtig. Ja, also wir hatten ja die Jahre davor, hatten wir ja kurz das Interview mit Jens gehabt. Wir hatten es dieses Jahr irgendwie nicht geschafft, am Stand mit ihm zu sprechen. Wir haben nur kurz Hallo gesagt. Er hat uns, hat auch keine Sampleflasche mit da gehabt, weil er doch schon relativ ausgetrunken war. Und hatte dann im Nachgang uns eine zukommen lassen. Dementsprechend haben wir leider kein Interview diesmal für euch. Aber. Ah, lecker. Genau, aber sag mal was zum Getränk. Oh, in der Nase ist das super. Ja, also sehr, also vom Rum her, sehr präsent beim Riechen. Weil man ihn trinkt. Dann merkt man, da ist noch so eine. Ja, so eine Note, die dann offenbar vom Portwein kommt. Ja. Also so eine weinfruchtige Note. Oder sagen wir mal so eine fruchtige Note. Also man kann es nicht sofort als Portwein, glaube ich, identifizieren. Meine erste Assoziation war Mandel. Ich hatte so als erstes so einen leichten Mandelgeschmack. Mhm. Ja, aber der Mandelgeschmack kommt, glaube ich, nicht vom Portwein. Nee, kommt der, glaube ich, nicht. Ich glaube, der kommt eher vom Rum. Aber es ist so ein, durch diesen Portwein, dieses leichte Süße dieses Portweins, habe ich so eine leichte, gebrannte Mandelnote im Mund. Mhm. Und man merkt im Abgang, dass er 40% hat. Also das ist ein schöner, also nicht zu alkoholischer Abgang, aber schon spürbar, auch sehr langanhaltend, finde ich. Mhm. Und ich finde, der Portwein ist eher präsent im Antrunk. Hast du kurz diese Vollmundigkeit, diese Frucht eines Portweins. Anschließend kommt dann dieser wirklich milde Rum. Mhm. Und dann im Abgang habe ich diese leichte Rumnote bleibt auf der Zunge liegen und so ein ganz leichter alkoholischer Abgang ist dann im Rachen zu spüren. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Sipping Rum oder Sipping Spirituose, den man wirklich gut trinken kann. Also die sind ja auch so von ihm ja speziell designt worden. Es soll ein easy to drink sein, man sollte sich dann hinsetzen, ein Glas trinken, dran Spaß haben und das muss ich sagen, ist wieder sehr gut gelungen. Das schmeckt wirklich sehr gut. Sieh gerade, die Farbfehler-Edition ist ja, bezieht sich ja auf alle drei Flaschen. Ja, genau. Das ist ja seltsam, dass man mal eine Flasche falsch. Nee, es sind alle drei Editionen, sind quasi, haben da Probleme. Und dass du 5 Euro sparen oder nicht sparen, das ist für so eine Sache, würde ich sagen, ach klar. Naja, nee, unbedingt. Take the money. Ja, das tut ja dem Inhalt keinen Abbruch. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Klar, man will das Gesamtkunstwerk, aber das, ja. Geschmacklich ist es sehr überzeugend. Ja, ja, ich muss wirklich sagen. Gibst du mir nochmal einen winzigen Schluck? Ja, selbstverständlich. Ja. Dann kann ich ja nochmal. Genau, du wirst später gefahren. Versuchen. Ja, das ist sehr nett, danke. So, guck mal. Genau, also die Flaschen sind halt auch im Design alle wiederum quasi gleich, wie auch vorher. Dementsprechend hat sich quasi jetzt nur der Inhalt, der Blend in der Flasche geändert. Nach wie vor haben sie vorne so ein Holzverschluss mit einem Kunststoffkorken, der wirklich sehr, sehr dicht hält. Das Etikett quasi im bewährten Design, wo sie halt quasi nur unten dann variieren, was halt der Inhalt der Flasche ist. Und nach wie vor auch nochmal hervorzuheben ist, dass Manöver Schluck auch sich an dem Ocean Cleanup Projekt beteiligt. Mhm. Das heißt, es ist eine gemeinnützige Organisation, die mit so Schiffen durch den Ozean fährt und mit so Fangnetzen das Plastik aus dem Ozean rausfiltert. Ja, sehr gute Sache. Und das ist auch super. Also das heißt, wenn man da eine Flasche kauft, geht auch ein gewisser Anteil an diesen Verein, der da auch was Gutes tut. Also finde ich auch gut, wenn man mit so einem Produkt auch immer was für die Allgemeinheit tun kann und da quasi das Geld auch hingeht, was ich sehr Also ich habe jetzt gerade nochmal festgestellt beim dran riechen, ja, es hat tatsächlich so einen Rosinen. Rosinen, so. Okay. Hm. Und das passt ja, weil ja da Port. Eben auch der Portwein drin ist. Genau. Also sehr angenehm. Ich finde es auch. Also es ist wirklich super zu trinken. Ich habe als erstes gedacht, als ich die Flasche bekommen habe und da gelesen habe, Portwein, dachte ich, oh, okay, er ist im Alkoholgehalt etwas runtergegangen, aber ist er nicht. Nee, dann muss er nicht. Portwein muss er nicht, genau. Ja, ja. Ist ja alkoholisch und wenn man dann einen Overproofed Rum dazu tut, dann hat man doch genau das, was man haben will. Und daher finde ich das echt sehr, sehr angenehm. Und ich finde eine super Kombination. Ja. Ist mal was anderes. Ja, ja, ist wirklich was anderes. Von den Rumspirituosen. Mhm. Da hat man mal eine andere Richtung. Und ich finde halt, Port ist halt, das funktioniert einfach sehr gut. Ja. Ja, ich habe mir ja gerade, die Hörer werden sich erinnern, in der letzten Folge war ich ja so begeistert von dem Amaretto, den wir da hatten. Ja. Dass ich gleich bestellt habe. Ja. Und da ich ja beim Händler meiner Wahl noch auf so Sachen im Warenkorb hatte und ich ja eben da wieder den Mindestbestellwert zusammenbekommen musste, was da immer sehr leicht fällt, hatte ich ja dann auch noch einen Portwein dazu bestellt. Ich brauche auch nochmal, weil dieses Produkt, was wir gleich noch verwenden werden, ich habe gedacht, ich habe noch eine Flasche. Oh, vielleicht habe ich auch noch eine Flasche. Hättest du was gesagt, ich habe zu Hause noch. Okay, also ich brauche auf jeden Fall, ich habe jetzt auch gerade bei unserem Lieblingslieferanten gerade nichts mehr. Ich habe nämlich auch gerade bei allen Bestellungen losgeworden, aber es ist jetzt schon wieder auf meiner Bestellliste drauf, da ich eine Flasche wieder brauche. Ich glaube, ich habe zu Hause noch eine. Ich muss bloß durch meine Regale nochmal durchgraben. Mm. Vielleicht finde ich den auch. Jetzt ist es halb so wild. Man braucht ja nicht viel davon. Aber das ist meiner Meinung nach auch da in der Kategorie eigentlich das beste Produkt, was man haben kann. Ich glaube, wir müssen mal eine Aktion machen, da dein Regal aufräumen. Mhm. Und von jedem, was wir umstellen, einen Schluck trinken. Nee, das geht nicht. Das geht nicht, nein. Aber irgendwie sowas. Ja. Ich habe, das ist echt schlimm, was ich habe. Ich habe ja mal angefangen mit einem Kallax-Regal, ein Ikea-Standardregal. Und also dieses normale große, da gibt es ja auch einen kleinen und einen 1, 2, 3 Würfel. Ich weiß nicht, ich habe so 8 Würfel oder 12 Würfel, keine Ahnung, was das ist. Eins angefangen und dachte mir, das reicht. Und dann habe ich das gleiche nochmal dazu gekauft und ist auch voll. Naja, aber du, deine Methode, das irgendwie da zu ordnen, das ist halt Hash. Genau, das ist quasi chaotische Lagerhaltung. Ist natürlich gut, wenn du irgendwo reingreifst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du was Vernünftiges findest. Ja. Aber man möchte ja vielleicht, wenn man jetzt immer was Spezielles haben will, vielleicht so eine Art alphabetische Sortierung, ja, wo man dann auch als Mensch leicht zugreift in Hash. Ist immer nur für Hash-Sortierung, ist immer nur für Maschinen gut. Das stimmt. Ich hatte mal nach Spirituosenart sortiert. Und als ich dann. Soll mal lange her sein. Ist lange her. Und als ich nach der 40. Flasche Rum, Gin, also 40 verschiedene Sorten Gin, habe ich dann aufgegeben, weil ich habe dann wieder eine Flasche Gin gekauft oder bekommen. Da hat meine ganze Ordnung nicht gepasst. Also, das heißt, den Platz, den ich dann reserviert habe für Expansion, ist da nicht aufgegangen, weil dann zum Beispiel die Gin-Regale sich schneller gefüllt haben als die Rum-Regale und ich halt keinen Platz mehr hatte. Ja, das ist aber schon ein Fehler. Ja, ja. Ein Fehler. Ja, ja. Also wie kann denn das Gin-Regal schneller wachsen als das Rum-Regal? Ja, das ist relativ einfach, indem man Sachen auch mitgebracht bekommt. Okay. Oder Spontankäufe irgendwie tätig, wo man irgendwo vor Ort ist und sagt, ach komm, habe ich probiert, schmeckt lecker, gibt's nur hier. Bevor ich das jetzt irgendwie bestelle oder so auch immer, kaufe ich gleich hier und jetzt. Und dann zack, hat man wieder einen plus eins im Regal. Ja. Und ich habe jetzt gerade, weil ich gerade die Tage das hatte, mal ein Video gemacht durch dieses Regal, wo ich mich jemand gefragt hatte, wie das denn so ist mit meinem Regal. Habe ich mal so einen kurzen 30-Sekunden-Video mal gemacht und mal in alle Fächer rein gefilmt. Mhm. Und war dann auch wieder erstaunt, beziehungsweise auch wieder selbst überrascht, was ich denn alles habe. Mhm. Und darum ist mir auch für diese Kreation dieses Getränk, zu dem wir gleich kommen werden, ist auch relativ einfach gefallen, weil ich habe natürlich viele Komponenten, die ich testen kann. Mhm. Also quasi einer Spirituosen oder einer, ja, einer Kategorie, die ich halt habe. Ich hatte 5, 6, 7, 8, 9, 10, oftmals auch mehr Sorten davon da. Also Gin, sage ich immer, ich habe 40 plus, ich habe aufgehört, ab 40 nicht mehr zu zählen. Habe ich 40 Sorten da und ich kann also genau dann, wenn ich jetzt einen Gin-Cocktail mache oder mal einen Gin-Tonic mache, kann ich halt genau mal probieren, ob es mit dem Tonic besser schmeckt oder der Gin mit, was weiß ich, mit dem Tonic. Die Auswahl habe ich einfach da. Also es ist... Mhm. Ja, das ist natürlich Vorteil. Es gibt natürlich, ja, ist also gerade für so Experimentierphasen ist es total super. Die mache ich auch viel zu selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich trinke ja eh zu Hause ganz, ganz wenig Alkohol. Also allgemein ganz wenig Alkohol, aber zu Hause wenn extrem wenig. Wenn, ja, wenn du da bist, ich brauche immer jemanden, der da ist, weil Social Drinking ist eigentlich ist das Richtige. Ansonsten, wenn ich das selbst mache, jetzt auch also die Tage ein bisschen rumprobieren und testen, dann probiere ich auch mal was, aber ich mache natürlich immer nur so ein bisschen Probierschlücke. Das ist ja nicht, dass ich mir dann einen kompletten Cocktail mixe und den trinke und sage, oh, war gut, und dann den nächsten Cocktail mixe und denke, oh, im Vergleich, oh, war der jetzt besser, nicht besser. Dann ist man, glaube ich, schon teilweise auch dann in seinen Sinnen etwas betrügt durch den Alkohol und kann dann vielleicht gar nicht so stark differenzieren. Darum probiere ich dann immer so ganz kleine Portionen zu machen und die auch dann nebeneinander quasi zu trinken und zu vergleichen und zu sagen, oh ja, in der Probe hätte ich vielleicht nochmal ein Cl mehr Spirituose hinzufügen müssen und hier vielleicht ein bisschen weniger Zucker und so weiter und so weiter. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das macht das also ganz gut aus. Ich stelle gerade fest, dass dieses Getränk, wo vorne drauf steht, aus Hamburg. Ja, die UG ist doch in Berlin. Hat er doch steht auf der, auf der Rückseite. Ja. Manöverschluck, Zinnowitzer Straße 5. Ja, in Berlin. In Berlin. Und dann auch so zentral, da könnte man schnell mal vorbeischauen. Genau, aber ist ja bloß, die Vertriebsgesellschaft ist dort. Ach so, dann kann man nicht kaufen. Da kannst du nicht kaufen, nein. Ja, das heißt, ich muss hier bestellen. Online bestellen bei denen. Wie gesagt, Pro-Tipp, es gibt momentan 5 Euro Rabatt auf die Flasche, da die einen Farbfehler hat. Inhalt ist das gleiche. So günstig kommt man quasi an Manöverschluck nicht mehr ran. Also daher kaufen. 2 bis 3 Werktage bei dir. Okay, versandkostenfrei. Ja. Oh, 65 Euro. Also. Oh, das geht ja. Zwei Flaschen. Mhm. Also wie gesagt, großer Punkt. Wie gesagt, wir haben dieses Jahr nicht mit Jens sprechen können. Wir haben kurz Hallo gesagt und uns gefreut, dass wir da kurz das probieren konnten und die Flasche jetzt haben. Nach wie vor cooler Typ, cooles Produkt. Ich unterstütze es total gerne, weil ich ihn sympathisch finde. Ich finde die Produkte einfach lecker. Das stimmt. Sie sind einfach zu trinken. Also ich empfehle auch immer Manöverschluck für Leute, die in das Rum-Thema einsteigen möchten. Mhm. Und Rum ist ja ein unheimlich komplexes Thema, sehr groß. Und ich finde, mit so einem Rum-Blend lässt sich, glaube ich, diese Kategorie relativ einfach zugänglich machen. Ja, das ist halt das, was man auf Neudeutsch Easy Drinking nennt. Genau. Oder ich würde auch sagen, geringer Trinkwiderstand. Ja, geringer Trinkwiderstand, das ist absolut richtig. Und ich denke, wie gesagt, wenn man dann die Reise da begeht, gibt es da vieles zu entdecken. Also dementsprechend, ganz klare Empfehlung von meiner Seite. Ja, nee, auch von meiner. Also ist wirklich eine tolle Sache. Also ich bin ja auch ein bisschen zurückhaltend, weil man immer so beeindruckt ist von den Dingen, weil man die Leute kennt und so. Aber ich muss wirklich sagen, Aber das ist schon das wirklich passt. Gut. Ja, da kann niemand sagen, dass das schlecht ist. Also das ist, wäre völlig, nee, also das sind wirklich gute Produkte. Und letztlich kann man sagen, jetzt dafür 34,95 €, das ist auch irgendwie ein angemessener Preis. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt zu teuer oder so, also für so ein Getränk. Nee. Nee, auf jeden Fall. Das ist, finde ich, nicht zu teuer. Gut, wollen wir ganz kurz das Glas spülen, weil wir dann gleich weiter im Programm machen würden. Ja, dann lass uns das Glas. Ich würde mal das Classic nehmen. Hm? Das Classic? Nicht das Spreequell? Doch, das Spreequell ist, glaube ich, besser als das Zeldas Classic, weil es dann doch geschmacksneutraler ist. Genau. Ich habe jetzt das Glas genommen und nicht den Tumbler. Wo ist der Tumbler? Den Tumbler habe ich gerade zu mir genommen. Ach so, den da stimmt ja. Das ist mein. Das ist. Das war. Ist egal. Ich habe dir gerade deinen geklaut. Gut. So. Genau. Natürlich beim Podcasten Sprudelwasser ist eher suboptimal. Aber wir sind Profis, wir können das. Wir stecken das weg. So, jetzt würde ich dir. Ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet, weil ich festgestellt habe gestern, dass es aus einer neuen Flasche gar nicht so einfach ist, da eine gute Dosierung hinzubekommen. Mhm. Weil, wenn man das quasi auskippt, also Dashes, also Tropfen raus probiert zu holen, ist bei einer vollen Flasche natürlich die Masse an Füllung relativ hoch. Das heißt, es drückt relativ viel Masse gegen diese Öffnung und es spritzt wirklich sehr, sehr viel durch die Gegend. Mhm. Darum habe ich gesagt, war eine Riesensauerei gestern. Mhm. Und darum dachte ich, okay, ich brauche das eh in einer Spray-Pumpflasche drin. Ja, das ist doch gut. Und das lässt sich auch besser probieren. Mhm. Das heißt, ich gebe dir jetzt erstmal was zum Probieren, dann gehen wir drauf ein, was es denn ist. Also es riecht schon mal, wie soll ich sagen, medizinisch. Ja. Also ich würde sagen bitter. Ja. Und jetzt probiere ich. Also ich würde sagen bitter mit Kirsch. Genau. Haben wir probiert? Genau. Haben wir probiert oder haben wir nicht probiert vor Ort? Ja, vor Ort haben wir probiert. Okay, genau. Also es geht wieder um die Firma The Bitter Truth. Wie alle wissen, quasi mein Vetter. Das ist Disclaimer, genau. Alex ist mein Vetter sozusagen. Und sozusagen, ist dein Vetter. ist mein Vetter. Und das Wort Vetter klingt mehrdeutig. Aber genau. Vetter ist er nicht, als ich. Nein, er ist Vetter. Er ist kleiner. Das ist jetzt schwierig. Er ist dein Vetter, aber nicht Vetter. Genau, ja. Genau, die haben also quasi zum BCB 23 eine Weltpremiere rausgebracht, und zwar ein neuer Bitter. Es ging ja schon letztes Jahr schon ein bisschen die Gerüchteküche, was wird's werden. Und ich habe mich echt vertan. Ich dachte, es wird irgendwas in Richtung Schokolade, obwohl sie einen Schokoladenbitter ja schon haben. Aber es ist ein Black Cherry. Den haben sie nicht im offiziellen Programm. Den Schokoladenbitter hatten sie nur für uns. Hatten sie den? Ich glaube, die haben es nur offiziellen Programm, oder? Also ich meine, der war nur für uns. Lass mich mal gucken. Nein, den gibt es offiziell im Programm. Okay, gut, dann genau. Nehme ich alles zurück. Aber dieser Cherry-Bitter, also Black Cherry, ja, also den hatten sie ja dann schon irgendwie, also sagst du es in der Gerüchteküche, aber irgendwann war das schon, glaube ich, klar. Genau, kurz vor dem BCB haben sie es released. Also man hat jetzt natürlich auch jetzt im Nachgang und während des Events natürlich aus der Fachpresse auch vieles gelesen. Gab natürlich auch wieder viele Interviews mit denen. Also Mixology hat eine große Seite mit The Bitter Truth, den Black Cherry Bitter gehabt. Und es ist quasi ein Bitter, der wieder sozusagen auf Geschichtsreise gegangen ist. Das heißt, es gab mal einen Black Cherry Bitter. Im Anfang des 19. Jahrhunderts, der halt ganz speziell schmeckte oder schmeckt. Und das Gute ist ja, dass dass Stefan Berg, also quasi der Partner von Alex, ja alte Bitterflaschen ja sammelt. Mhm. Und da eine in die Finger bekommen hat, die quasi eine alte Bitterflasche ist, mit diesem alten Bitter noch drin. Mhm. Und sie haben quasi mehr oder minder das Rezept, ich glaube, heute würde man sagen, reverse-engineert oder neu interpretiert. Auf jeden Fall sehr, sehr stark an diesem bekannten Bitter, den es halt Anfang des 19. Jahrhunderts gab, dessen Namen ich jetzt schon vergessen habe. Das hätte uns aber gleich nochmal der Alex nochmal im Interview sagen. Auf jeden Fall haben sie den Reverse quasi ingeniert und quasi daraus einen Black Sherry Bitter gemacht, der halt wirklich sehr, sehr interessant ist und sehr interessant schmeckt. Und als ich den getrunken habe oder erstmal bekommen habe, weil beim großen Versandhaus, das am nächsten Tag liefert, war er sehr lange Zeit nicht lieferbar. Also habe ich sogar Alex angeschrieben und sagte so, muss ich jetzt auf eurer Homepage bestellen? Ich brauche nur eine Flasche wegen Versandkosten und so. Sagte ja, ist gerade, läuft gut. Ich dachte, okay, verstehe ich. Dementsprechend habe ich mich da ein bisschen geduldet, aber sie kam dann letzten Endes doch bei mir an. Und ich muss sagen, ist ein tolles Produkt nach wie vor. Ich war ja auch ein bisschen an dem Tag so ein bisschen gehypt und glaube ich, es war auch schon relativ spät an dem Tag. Das heißt, ich konnte auch, glaube ich, so richtig, weiß ich nicht, ob das richtig an dem Tag so interpretieren konnte, wie er dann so wirklich letzten Endes war. War auf jeden Fall gut, aber ich konnte mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern. Und dann an sich dann zu Hause. Doch, also ich konnte mich jetzt gut dran erinnern. Also ich fand das, also das ist leicht nachvollziehbar, glaube ich, im Geschmack. Genau, und dementsprechend habe ich dann den halt bestellt und dann probiert und dann ist es mir sofort wieder quasi ins Gedächtnis gekommen, dass es wirklich ein toller Bitter war und etwas wirklich sehr, sehr reife Kirsche im Mund, wirklich super, super intensiv und also wirklich ganz, ganz toll. Ja, nee, wirklich klasse. Also ein ganz tolles Getränk. Genau, also und vor allen Dingen, das heißt Getränk, es ist ja kein Getränk, genau. Es wird ja benutzt zum Mixen. Es ist ja wirklich eine Grundlage, also für die Bar, das ist ja, glaube ich, auch die Hauptkundschaft bei The Bitter Truth. Genau. Das sind ja Bars, die dann eben Cocktails mischen. Ja, und das kann man hier gut nachvollziehen, dass das wirklich ein tolles Produkt ist, was man vielfältig einsetzen kann. Und du willst es ja hier auch gleich uns einsetzen. Ich will es gleich einsetzen. Vielleicht willst du noch ein bisschen was zum ursprünglichen, vielleicht willst du mal auf den Collins gleich mal eingehen. Ich hole gleich mal die Zutaten nochmal. Aber wollen wir nicht den O-Ton von The Bitter Truth einspielen? Wir machen erstmal, gute Idee, wir machen erstmal den O-Ton Bitter Truth. Ja, und dann, da hast du ja auch sehr lange gesprochen. Ja, wir hatten da, glaube ich, ein ziemlich großes. So knapp 18 Minuten haben wir gesprochen. Ja. Genau, dann würde ich sagen, Alex, dann leg mal los. So, zurück sind wir. Ja. Und schlauer. Und schlauer, genau. Ja, ich habe den Bitter bekommen und dann hatte ich so ein bisschen überlegt, was ich denn damit machen will. Also Bitter natürlich in der Hausbar Pflicht, völlig klar. Mhm. Aber ich finde so ein Sherry Bitter, der auch wirklich sehr, sehr, also es sind alle sehr aromatisch, aber ich finde das Sherry, das sticht immer ganz gut raus. Mhm. Habe ich überlegt, kann ich damit machen. Na klar, ist ein Bitter aus Anfang des 19. Jahrhunderts. Das heißt, sicherlich sind dann auch Cocktails aus dem Bereich des 19. Jahrhunderts da sicherlich am besten passend. Und ich bin dann auch über die Homepage von Bitter Truth so ein bisschen mal über die Cocktailrezepte gestolpert und hatte gedacht, ach, komm mal da, sie bieten ja auch quasi als Empfehlung einen Collins an. Mhm. Und ich bin mal so ganz unverschämt und sag mal so, naja, ein Collins ist nichts anderes für mich als eine alkoholische Limonade. Ist wirklich sehr simpel hergestellt. Also das Grundrezept ist im Prinzip ein Gin, und dann kommt ein bisschen frische Zitrone dazu, dann etwas Zuckersirup und dann halt ein, zwei Dashes eines Bitters und dann wird das Ganze aufgefüllt mit quasi Sodawasser, äquivalent Mineralwasser. Und dementsprechend habe ich dann eigentlich so ein typischen, eine Sommerlimonade, die alkoholisch ist. Relativ einfach herzustellen, also dementsprechend auch sehr erfrischend, sehr einfach. Dann dachte ich mir so, naja, so ein Collins ist total total geil. Ich mag das ja auch gerne, so eine Limonade. Mhm. Aber was ich so ein Problem habe an so einem Collins, wenn ich jetzt einen hinstellen würde, den trinkt man relativ schnell. Mhm. Weil es sich das so ein bisschen vom Mundgefühl anfühlt, wirklich wie eine Limonade. Ne? Durch den Zuckersirup drin. Ja, da war Alkohol drin auch. Ja, und natürlich Alkohol drin. Das ist der Unterschied zur Limonade. Genau. Aber vom Wegtrinken her, sage ich mal, trinkt sich das relativ einfach. Also der geringer Trinkwiderstand auch da, weil das wirklich sehr, sehr, auch so eine frische limonadische Art hat. Und ich habe mir überlegt, so, naja, was kann man denn tun, um so einen Drink quasi dran länger zu trinken, um sich nicht gerade in diese Falle zu begeben, dass man auf einmal den zweiten Collins gleich nach einer Viertelstunde nachbestellt. Mhm. Dachte ich mir, okay, es muss so eine Variante geben oder es muss eine Möglichkeit geben, diesen Drink so ein bisschen abzuwandeln und so ein bisschen eher für als leichten Sipping-Drink irgendwie zu machen. Mhm. Und da habe ich so ein paar Sachen ausprobiert und bin jetzt auf eine Variante gestoßen, die ich persönlich ganz gut finde. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich werde jetzt gleich noch 2, 3 Zutaten holen. Mhm. Willst du vielleicht mal generell was zum Collins sagen oder zu den Zutaten oder Dingen, die ich hier auf dem Tisch noch stehen habe? Ja, es gibt da auch ein Foto, was dann bei Instagram kommen wird. Der Heckbett ist nämlich hier reingekommen mit einer Amazon-Kiste und hat die aufgemacht und da war da lauter Zeugs drin, also so, was man an der Bar alles braucht. Unter anderem hier so eine Soda-Sprühflasche mit so einer Patrone, die ich auch schon wirklich ewig nicht mehr gesehen habe. Gut, in einer Bar schon, aber nicht so direkt vor mir. Also typische Barausstattung. Und habe ich mir dann gleich gedacht, jetzt wird hier was Besonderes gemacht. Und in der Tat, also Heckbitt erzählte dann, dass es hier um Zitronenschaum geht, der da irgendwie erstellt werden soll mit Hilfe dieser Sprühflasche. Und das klingt ja schon mal sehr interessant. Und natürlich brauchen wir wieder große Eiswürfel. Das ist natürlich auch immer so ein wichtiger Faktor. Genau. Warum eigentlich große Eiswürfel? Also, natürlich verwässern die den Drink nicht so schnell, geben natürlich auch lange Kühle ab. Und ich finde, sie sehen auch immer sehr gut aus. Das muss ich auch ganz offen zugeben. Ich weiß nicht, ob ich den Drink wirklich Collins nennen darf, weil wirklich da vieles verändert worden ist. Also jetzt meiner Interpretation davon. Ich hoffe, dass da die Erschaffer des Collins-Drinks, da gibt es ja auch verschiedene Stories, wie er denn entstanden ist. Ich habe eine gute Story beziehungsweise eine Aufklärung zum Collins auch hier mal in Shownotes verlinkt. Und genau. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, machst du ja hier keinen klassischen Collins, sondern du machst einen Pedro Collins. Einen Pedro? Ja. Warum Pedro? Weil du Rum nimmst. Nein, ich nehme keinen Rum. Ach so, okay. Nein. Zurück. Genau, ich nehme keinen Rum. Genau, ich gehe gleich auf die einzelnen Komponenten drauf ein und dann mische ich ihn zusammen. Derzeit kann hier mein Mixing-Glas. Also doch John Collins. Genau, John Collins oder Tom Collins. Collins ist ja der andere. Das ist ja der mit Old Tom Gin. Ah, mit Old Tom Gin, genau. Und der John Collins ist der normale. Genau, so, jetzt muss ich mir kurz mal mein Glas. Dann gib bitte mal dein Glas. Dass man ein bisschen hier Temperatur. Weiß nicht, soll man das nehmen? Ich brauche das hier, das ist besser. Genau, brauche ich auf jeden Fall. Genau, also ich habe mich jetzt für die Variante entschieden, die ich jetzt persönlich ganz gut abgestimmt habe, die ich ganz gut finde. Und zwar starten wir mit einem Gin. Und zwar habe ich eine kleine Ginflasche mitgebracht. Mhm. Elephant Gin, ach, die muss genau, ich fotografieren. Genau, Elephant Gin. Wir hatten, glaube ich, den Elephant Gin bei uns in der Gin-Folge, die wir schon gemacht haben, noch nicht besprochen gehabt, aber es ist auch ein Gin, den ich persönlich sehr gut finde, aus zweierlei Hinsicht. Erstmal der schmeckt sehr gut, ist auch ein deutscher Produzent. Die kommen, gute Frage, kommen die eigentlich aus Berlin? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo die herkommen. Ich stehe in Wittenburg. Genau, aus dem Elephant Gin, Wittenburg. Genau, Wittenburg, Entschuldigung, genau. Aus Wittenburg, genau. Sind aber als Handelsgerichter in Berlin, Charlottenburg eingetragen. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das mit denen ist. Wo liegt denn eigentlich Wittenburg? Ja, wo nicht Wittenburg? Naja, im Norden. Natürlich. Ja, das ist klar. In Mecklenburg-Vorpommern. Genau. In der Nähe von Ludwigslust. Ah, okay. Genau, also aus da kommt die her. Und was die besonders macht, finde ich erstmal A, der Geschmack. Und B, die haben halt ein großes Engagement. Und zwar setzen die sich quasi für den Artenschutz ein, speziell für Elefanten. Das heißt, wie vorhin JJ's Manöverschluck quasi Geld spendet an das Ocean Cleanup Projekt, haben wir hier einen großen Teil der Gelder geht dann quasi an eine Elephant Gin Foundation, die quasi Elefanten in Afrika quasi beschützt und versorgt. Dementsprechend steht auch auf jeder Flasche drauf, für welchen Elefanten man hier gerade gespendet hat. Das ist ganz lustig, ich habe jetzt gerade. Ja, Madiba, das genau. Steht's. Ich habe jetzt zum Beispiel noch eine zweite mit dabei gehabt, eine zweite Flasche. Da steht, glaube ich, ein anderer Name drauf. Also es ist wirklich so, dass es dann auch nochmal draufgeschrieben ist, an welchen Elefant das geht. In der Flasche, gut, wir haben ja nur die Mini-Flasche, genau. Da ist dann auch noch so eine Karte. Es gibt auch eine große, also die 1:1. Genau, also 1:1 die gleiche. Und dann auch, das ist offenbar so ein Nationalpark oder sowas. Also ganz da. Genau, ganz genau. Ja, interessant. Genau, ist ein London Dry Gin, also wie gesagt ein Craft Gin und hat 45% Alkohol. Das ist also ein bisschen leicht, overproof ist vielleicht übertrieben, aber ein bisschen höher ansässig. Hast du den schon mal pur probiert? Nee. Willst du den vielleicht mal vorab mal pur dann probieren? Dann muss ich ja doch nochmal das genau, dann ausspülen. Spül, genau, dann am besten. Das Glas. Genau, spul mal. Also ja. Ist wirklich... ich finde es einen sehr interessanten Gin. Der ist auch im Original ist auch mit einem kleinen Korken verschlossen. Hier in dem Fall auch. Das ist Mini-Kork. Ich mache jetzt mal auf. Oh, mit Huhn auf. Plopp. Aber nur ganz wenig. Weil ja, klar. Wir brauchen ja den Gin auch. Ja, das ist jetzt kommt jetzt auf den 0,1 Milliliter jetzt nicht drauf an. Riecht... Sehr stark nach Wacholder. Ja, sehr Wacholder-lastig. Und sonst, da ist noch vielleicht was anderes drin, aber der Wacholder dominiert das sehr. Ja. Ja, auch. Ja, da ist noch, würde ich fast sagen, so eine, vielleicht Lavendel oder sowas genau. Drin. Ja, tatsächlich. Aber sehr schön. Genau. Sehr gut. Ich finde auch. Der ist blumiges Bouquet. Ist fruchtig, aber auch würzig. Also hat eine gewisse Würze hat er auch. Der ist also auf gar keinen Fall so ein flacher Gin. Kannst du mal in der Flasche mal riechen. Ich finde, das riecht wirklich sehr, sehr gut. Ja, aus dem Glas raucht es noch besser. Genau. Ja, gut. Also lässt sich auch wirklich gut auch als Gin and Tonic trinken. Wie gesagt, was hast du denn jetzt mit dem Gin gemacht? Der ist hier drin. Ach, der ist da drin. Genau. Ah. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt gerade ein großes Mixing-Glas genommen, habe jetzt zwei Eiswürfel drin, habe jetzt den Gin reingemacht und werde jetzt quasi die nächste Komponente benutzen. Das ist richtig spannend hier. Ja. Und jetzt kommt quasi 10 Milliliter Zuckerrohr-Sirup rein. Da nehme ich meinen Lieblingszuckerrohr-Sirup von der St. Firma James. St. James, genau. Wo ich schon war. Martinique rum, also quasi statt rum her und das ist quasi das Grundprodukt sozusagen, was sie als in eine Flasche abfüllen, was eigentlich, also ich gebe den auch immer gerne, wenn mal Leute bei mir St. James rum probieren, gebe ich denen als erstes mal den Sugarcane Saft zum Probieren, weil ich finde, dann schmeckt man schon sehr, sehr gut die Frucht raus. Also auch so, was später die Noten des Rums ausmacht, ist hier wirklich schon im Grundprodukt schon wirklich total komplex und super gut zu schmecken. Ich war auch so begeistert von dem Sugarcane Sirup, dass ich mir den von St. James direkt mitgebracht habe, was vollkommener Blödsinn ist, weil das für kleines Geld in Deutschland wirklich kommt. Ja. Gut, der war dann natürlich dann nochmal, kostet nur die Hälfte von dem, was es in Deutschland kostet, aber man muss sich damit den Koffer nicht voll machen. Genau, genau. So, jetzt habe ich quasi den Sugarcane Sirup mit reingemacht. In das mein Mixing-Glas. Ich habe ja auch so einen Barstab noch dazu. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt habe ich, wie gesagt, den Bitter Truth Bitter quasi in so ein Pump, so ein Pumpsprayer umgefüllt. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Um besser halt zu dosieren. Jetzt mache ich schon mal zwei Pumpstöße rein. Gleich auch noch einen dritten. Dann sieht man, jetzt kriegt das Ganze. Aber jetzt ist, du hast oben den. Scheiß, abwarten, das ist alles richtig. Also ich wollte sagen, er hat oben den Eiswürfel eingesprüht. Genau. So. Da das ja nun lang anhaltendes Eis ist. Genau, jetzt nehme ich. Jetzt wird das abgewaschen. Genau, jetzt nehme ich. Mit dem mineraligsten Mineralwasser, was du hast. Ja. Boah. Ja. So, jetzt muss ich dann mal so ungefähr. Habe ich hier irgendwie eine Größenordnung? Ja, gut. Du hast da. Habe ich da. So, lauter Messbecher, das muss doch möglich sein. So, jetzt kommt hier das Mineralwasser mit dazu. Mhm. Jetzt habe ich auch den Eiswürfel, wo vorher ein bisschen das Bitter noch dran hing, damit dann auch abgewaschen. So, jetzt. Wie viel? Jetzt habe ich jetzt 130 Milliliter gemacht. Mhm. Also 50 Milliliter Gin, 10 Milliliter von dem St. James Zuckersirup, jetzt ungefähr 130, 140 Milliliter von dem Sodawasser. So, jetzt fehlen natürlich für den Collins ganz klassisch noch zwei Zutaten. Also eine Zutat fehlt noch, ganz klassisch. Und zwar Zitrone muss eigentlich wieder dazu. Mhm. Also du würdest das quasi jetzt mit Zitrone trinken, dann hättest du quasi den Drink fertig. So, jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Jetzt will ich das erstmal ein bisschen in unsere Gläser erstmal abfüllen. Mhm. Den Collins tust du auch typischerweise eigentlich im Glas mixen. Du machst du nimmst ein Collins-Glas, nimmst die Eiswürfel rein. Ein Fizz. Genau, so wär's ein Fizz. Machst du dann rein und machst es drin. Aber wie gesagt, dass man es besser vermischen kann, mache ich das hier in diesem Mixing-Glas und kriegt jetzt auch so eine leichte rosane Farbe natürlich durch den Bitter, weil die anderen Sachen sind ja klar. Da fülle ich dir jetzt quasi so zwei Drittel was in dein Glas rein, wo noch ein Eiswürfel mit drin ist. So, und jetzt kommt quasi mein Twist, ob ich das so nennen darf, weiß ich nicht. Ich habe hier einen Sahnesprühsiphon. Ja, habe ich vorhin mit schon. Mit einer N2YO Patrone drin. Und hier drin befindet sich die frisch gepresste Zitrone, die ich gestern gepresst habe. Und Eiweiß. Und zwar Eiweiß nicht aus dem frischen Ei, weil ich das immer sehr verschwenderisch finde. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Eigelb immer machen soll, wenn ich gerade nicht backe. Sondern ich nutze seit einiger Zeit, was wirklich sehr gut funktioniert, hier nochmal vielen Dank an Philipp, der mir das gezeigt hat. Und zwar nehme ich ein sprühgetrocknetes Eiweißpulver. Mhm. Das heißt, hier wird quasi ein Ei genommen, das Eigelb vom Eiweiß getrennt. Dann wird es mit einem bestimmten Sprühtrocknungsverfahren, wird es quasi unter Druck quasi getrocknet und daraus entsteht dann quasi ein Pulver. So, ein Eiweißpulver. Viele kennen das auch vom Sport. Und das benutze ich. Das ist auch besser haltbar und lässt sich auch besser verarbeiten, aus meiner Perspektive. Mhm. Also man hat kein Problem, dass man das eigentlich richtig getrennt bekommt oder was dann mit drin hängt und so weiter. Und das habe ich quasi jetzt in diesen Sahnesiphon reingemacht mit Zitrone und das Eiweißpulver. Das unter Druck gestellt und habe es mal über Nacht stehen lassen, also gekühlt im Kühlschrank. Und jetzt kommt quasi. Wo bekommt man sowas her? Online. Kann ich dir eins sehr gut empfehlen. Du kriegst ihn normalerweise in richtig großen Verpackungen und mit Zusatzstoffen drin. Ich habe wirklich eins gekauft, war halt durch dieses Sprühtrocknungsverfahren, was wirklich nichts drin hat, was du kaufen kannst, auch in, sag ich mal, in hauslandsüblichen Mengen. Und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also da muss ich sagen. Genau, so jetzt, weil es natürlich unter Druck steht und ich das erstmal jetzt dieses verwende, nutze ich erstmal unser quasi Opferglas, um hier ein bisschen mal was abzumachen. Sonst, passt. So, und jetzt kriegst du quasi der Twist jetzt quasi ist jetzt hier. Ich glaube, da musst du gleich mal fotografieren, ne? Ja. Gibt es jetzt quasi. Diesen Eiweiß-Zitronenschaum obendrauf, der sich da so ein bisschen absetzt. Mhm. Und dann kriegst du es gleich, warte, kannst du gleich mal ein Foto machen. Und dann gibt es nochmal als optisches Highlight, garnieren wir das noch mit einer Orangenzeste, die ich getrocknet habe, die natürlich in dem Schaum mit stecken bleibt. Jetzt läuft's über. Jetzt darfst du mal diesen Drink, ja, weil er gerade übergelaufen ist, zu dir nehmen. Ah. Ja, und jetzt soll ich den, soll ich daran nippen? Genau, bitte. Ich hol dir mal ein Papierchen. Ja. Ja, da kommt zuerst nur die, der Schaum. Muss man einen großen Schluck nehmen? Der ist sehr sauer. Genau. Ein großer Schluck ist gerade nicht, weil. Haben wir Strohhalme? Wir haben keine Strohhalme. Das war eine Variante, die ich überlegt habe, gestern mit Strohhalm den zu trinken. Ist mir mal gestern auch so gelungen. Ich mache mir jetzt mal auch noch mal einen kleinen. Ja, aber das ist jetzt schwierig für mich. Mhm. Denn der ist ja, das Glas ist randgefüllt und. Ja. Man muss es wirklich abtrinken. Der Herr muss dir mal ein bisschen Mühe geben jetzt. Oh ja. Ja. Er merkt es jetzt, wie es sein muss. Mhm. Der zitronige Geschmack kommt durch, weil irgendwie dieser Zitronenschaum da einsinkt. Mhm. Da kommt nämlich noch ein Dash. Ja, das sieht gut aus mit dem Dash. Dann ist da oben noch ein bisschen Farbe drauf. Genau, also kommt, eine Sache habe ich vergessen, auf den Zitronen Eiweißschaum mach ich noch quasi mal, nochmal, wenn es jetzt schon angetrunken ist, kommt quasi nochmal ein Spritzer Bitter Truth Black Cherry Bitters und dann hast du quasi für mich das Getränk, den ich jetzt Hack Pete's Colin Twist genannt habe. Ich weiß nicht, ob es ein Colin wirklich ist, aber ich finde es von der Geschichte her ganz gut. Ja, schön, sehr schönes Getränk. Auch sehr schön erfrischend. Also man will den auch schnell trinken, glaube ich. Also es wird nicht dazu führen, dass das Trinktempo sich verlangsamt, wenn man erstmal durch ist durch den Schaum. Wirklich sehr erfrischend. Sehr angenehm. Und eben auch, es hat so eine gewisse Komplexität. Mhm. Weil ja eben noch dieser Cherry Bitter, also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, was ist, ich dachte, was ist das? Also da ist noch dieser, also der Cherry-Geschmack kommt wirklich, also der Kirschgeschmack kommt wirklich nochmal durch. Mhm. Ich habe jetzt mal die Variante in Mikro gemacht hier für mein Glas und sehr schön, wirklich sehr schön. Ich überlege, ob ich noch ein bisschen mit der Süße nach oben gehen könnte. Ja. Weil doch die Zitrone-Eiweiß-Kombination doch relativ, doch sehr sauer ist. Die ist sehr sauer, aber ich finde, das macht es gerade aus. Also ich würde jetzt nicht so in die Süße gehen. Also ich dachte mir dann auch, bist du wieder in der Limonadensparte. Genau, und ich dachte mir, es ist eher ein Sommerdrink. Das ist jetzt ja. Kein Drink für die Temperaturen hier heute und hier und jetzt. Aber ich glaube, für als Sommerdrink braucht es auch so die gewisse Säure der Zitrone. Ja, also es ist tatsächlich ein Sommerdrink, das stimmt. Erfrischend, sicherlich auch gefährlich, weil man davon schnell trinkt und es ist ja doch dann eben 40%iger Gin drin. 45%. Ja sogar, ja. Genau, der Bitter natürlich auch. Der Bitter hat auch Alkohol. 44%, also nicht viel. Gut, aber da ist ja nur ein Spritzer. Aber genau. Wie gesagt, das ist dann schon so in diesem Alkoholbereich. Ja. Und ich denke, der Zitronenschaum gleicht das jetzt nicht unbedingt aus. Nee, genau. Aber es schmeckt wirklich sehr limonadig, also dass da Soda drin ist. Ja, ja, das ist halt so ein bisschen bei Collins das Gefährliche, dass du da wirklich, darum sage ich, man trinkt es sehr schnell und mit dieser Schaumbarriere bilde ich mir ein, dass man halt dann klar, ein bisschen. Aber das ist die Barriere am Anfang. Das macht halt so auch natürlich ein schönes Mundgefühl aus, gell? Ganz klar. Mhm. Weil das Eiweiß ist ja eigentlich geschmacksneutral, also aber gibt halt natürlich so ein schönes, eine schöne Textur, schönes Mundgefühl und schmeckt wirklich sehr gut. Also ich finde die Variante ist mir ganz gut gelungen, noch ein bisschen rumexperimentieren. Das ist wirklich schön und es sieht eben auch schön aus, durch diesen Schaum, wenn man da oben dann noch so einen Spritzer von diesem Bitter drauf tut, dann ist da nochmal so ein roter Einschlag. Genau. Ein bisschen so aus wie ein Beweisstück in einem Mordfall. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Das ist so, also sozusagen mein Drink, den ich jetzt so die letzten Tage, Wochen so ein bisschen dran rum experimentiert habe. Und ja, ich werde das propagieren. Ja? Ich hatte ja immer gefragt von einem Kollegen, was denn jetzt der angesagte Sommerdrink ist, weil ich da schon mehrfach dank unserer gemeinsamen Ermittlungen genau richtig lag. Ich sag nur Porto Tonic. Genau, Porto Tonic. Und ja. Und jetzt sage ich dann mal Collins, aber also müssen dem noch einen schönen Namen geben. Ja, müssen wir uns was überlegen. Denn einfach nur Collins, das ist zu einfach. Ja, ich weiß halt nicht, ob du den auch wirklich Collins nennen darfst, weil du natürlich dadurch, du natürlich schon in der Originalrezeptur so ein paar Änderungen machst. Ja, aber es gibt ja hier diese ganzen Varianten mit dem anderen Vornamen, deshalb, ja. Also. Wie gesagt, mein erster Vorschlag war der Hackpeats Collins Twist. Mal gucken, ob das so passt oder nicht passt. Ich weiß es noch nicht. Ja, Collins Twist könnte man schon sagen. Aber schön ist es mit dem Vornamen. Ja. Ja, irgendwie so ein Vornamen. Peter Collins. Peter Collins, ja. Peter Collins. Ja, so ist das Ganze quasi entstanden und das ist gerade mein aktueller Anwärter auf den als Sommerdrink. Genau, das ist so, dass ich ganz gut finde momentan. Ja, sehr gut. Baust du das schon wieder ab? Nee, ich lasse es dran. Es tropft gerade ein bisschen. Ich glaube, das war nicht richtig zu. Ach so, dann ich würde noch. Du kriegst natürlich noch einen Nachschlag. Gar kein Problem. Du hast ja doch noch was drin. Na klar, also ich habe hier noch einen ganzen drin. Gib mal her. Darfst du nochmal einen Nachschlag kriegen? Sehr schön. So, machen wir nochmal aus dem Mixing-Glas. 2/3 ungefähr voll. Ich habe ja schon das Soda beigefügt. So, und dann kommt jetzt noch ein bisschen aus dem Sahnesiphon. Ja, das ist wirklich sehr schön. Also mit dieser Sahne drauf. Es ist ja keine Sahne, aber... Genau, Eiweißschaum drauf. So, jetzt habe ich ja auch mal das Trinkfeger gemacht. Ja, jetzt noch mal der... Ah, schön. So, s'il vous plaît, sehr schön. Hier die Zeste da noch ran. Genau. Ich hatte noch eine ganze. Was auch nee. Ach, das geht ja auch so. Spar dir die Zeste. Ja, das war so. Foto haben wir ja schon gemacht. Auch mein Abschluss quasi, den ich jetzt hier für die Sendung hätte. Dein Abschluss? Willst du aufhören mit. Nee, mit dieser Folge meine ich jetzt. Ach so. Zu dieser Sendung, aber genau. Mhm. Das heißt, Mara trinkt jetzt noch eine. Hackpeans Collins Twist. Ja. Und sehr schön. Wir. Aber wirklich ein schönes Getränk. Also tolle Idee da mit dem Schaum. Wie gesagt, es hat ein bisschen vorbereiten, muss man halt einfach so ein Ding natürlich auch haben. Hat natürlich auch nicht jeder zu Hause, aber es lohnt sich auch für andere Dinge in der Küche oder halt für Sahne typischerweise. Aber ich finde, das ist ganz gut. Kannst du natürlich jetzt auch, ist auch ein paar Tage haltbar, ne? Also das ist halt Zitrone und Eiweiß. Und einfach gekühlt lagern und dann kann man das auch 1, 2, 3 Tage benutzen. Und es macht, glaube ich, den Drink nochmal extrem spannend. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank dafür. Gerne. Und es war wieder total interessant und wir haben ja hier noch einiges vom Barkonvent. Kannst du nochmal vielleicht als Teaser? Ja, wir haben auf jeden Fall noch wir haben noch so viel. Und zwar haben wir super interessant, da müssen wir uns auch noch ein bisschen vorbereiten, da bin ich auch noch nicht ganz so im Thema, Baijiu. Ist wirklich noch eine große Geschichte, die wir noch vor uns haben. Bin ich auch nicht im Thema, das ist ja wieder so eine Folge wie unsere damalige Whisky-Folge, genau. Wo wir uns nicht gut auskennen. Und dann kommen die ganzen Experten hinterher und sagen, genau. Wie konntet ihr nur? Genau, genau. Also wir werden uns da besser vorbereiten. Genau, dann haben wir noch ein bisschen was zum Thema einer Erdbeerspirituose, die haben wir auch noch, die wir besprechen müssen. Und noch so 2, 3 andere interessante Geschichten. Ja, ich würde sagen, ja. Erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen, Maha. Ja, gern. Vielen Dank für diese ganze Initiative. Gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Ja, bis dann. Danke, tschüss.